wir sind die User. Ohne offene Systeme bist du ein Loser. Wir brauchen Freiheit im System. Wir brauchen Cracks wie die von INC, die uns verstehen. Der Kunde ist doch König oder nicht? Wir wollen System Power. Schnell wie das Licht. Wir lassen uns nicht treiben im Datenstrom. Wir wollen offene Systeme, ja, das sagten wir schon. Wir lassen uns nicht fesseln im Datennetz. Frei für den User, lautet unser Gesetz. Aus vielen Netzen kommst du nicht mehr raus. Da, wo Freiheit herrscht, fühlen wir uns zu Hause. Service power, product power, at its best. Users!